mein Kind versteckt wohl. Ach, sie versteckt sich immer, dass ich verschmachten soll, dass ich verschmachten soll. Finstern will ich suchen, mein Kind, versteckst du wohl? Ich, der den Ort nicht finde, ich irr im Kreis umher, ich irr im Kreis umher. Wer um dich stirbt, der hat keine Ruhe. Kindchen, erbarm dich, Kindchen, erbarm dich und komm herzu. Wer um dich stirbt, der hat keine Ruhe. Kindchen, erbarm dich und komm herzu, ja komm herzu, herzu, komm herzu. Voller Dichter tropft uns nach nach Tropfen süßer Regen. Meines Lückens alle Küsse mehren sich, je mehr ihr tropft. Tropft ihr, darf ich sie umfassen? Lasst ihr's, will sie mich entlassen, will sie mich entlassen. Himmel werden nun nicht lichter, Tropfen, Tropfen immer dichter, immer, immer dichter, dichter, dichter. Knospen los verstohlen, süßen Schoß wie so viel zu beleuchten, oh Holz. gespenstisch, um jede Steppe es liegt, um jede Steppe es liegt. Leise, dich nicht zu wecken, rauscht der Nacht wie teure Frau. Leise in das Marmorbecken gießt der Brunnen seinen Tau. Wie das Wasser niedertropfend kreisen, neben kreisen zieht, also zittert leise, klopft mir das Herz bei diesem Lied. Schwingt euch Töne meiner Sitte, schwingt euch aufwärts Flügel leicht, durch das Reb umkränzte Gitter in der schönen Kammer schleicht. Ich Leichtes Mondes sichert schon.